Ich bin nicht gern allein, doch neben falschen Freunden zu sein hilft manchmal gegen Pein. Oh, soll ich euch verzeihen? Echte Freunde gibt es keine, sie lassen dich ja doch alleine. Egal, verstehst du, was ich meine? Falsche Freunde sind doch deine. Morgen sind sie angepasst, wie Spießer, die ihr heute hasst. Deine Illusion verblasst, dass es Menschen gibt, die du noch nicht hast.